Bevor wir die Geschichte der Juden weiterverfolgen, wird es gut sein, ein ungefähres Bild zu gewinnen, wie es in der Welt aussah, bevor die Juden auftauchten. Denn erst dadurch werden wir in der Lage sein, ihr Verhältnis zu anderen Völkern und ihre eigenartige Wirksamkeit innerhalb der menschlichen Gesamtkultur richtig zu beurteilen. Während unsere Schulbildung uns gewöhnt hat, das Judenvolk als den Ausgangspunkt aller Kultur, ja geradezu als den Mittelpunkt der gesamten Menschheitsgeschichte anzusehen, werden wir bald entdecken, wie große und mächtige Völker Jahrtausende hindurch in der Welt schalteten und walteten, während das Judenvolk erst spät auftaucht und geschichtlich wie kulturell eine völlig untergeordnete Rolle spielt. So weiß der älteste Geschichtsschreiber, der Grieche Herodot, der um 460 vor Christus schrieb, uns wohl viel von Hellenen, Persern, Phönikern, Medeern, Phrygiern, Ägyptern, Äthiopiern, Arabern, Indern, Babyloniern, Assyrern, Massageten, Skythen, Sarmaten, Germaniern und so weiter zu berichten, nichts aber von den Judäern. Von den Bewohnern Palästinas spricht er nur als von Syrern. Die Juden werden dabei nicht besonders erwähnt. Sie müssen also damals noch ohne jede Bedeutung gewesen sein. Die erst seit 1850 ermöglichte Entzifferung alter assyrischer, babylonischer und ägyptischer Schriftwerke und Steindenkmäler, deren Alter zum Teil über 4.000 bis 5.000 Jahre zurückreicht, hat manches neue Licht verbreitet. Die Sprachforschung und Rassenuntersuchung bot ein weiteres Klärungsmittel, sodass wir heute über die Uranfänge der Völkergeschichte ein sich immer mehr entschleierndes Bild gewinnen. Wenn wir absehen von der Steinzeitkultur in Europa, für deren zeitliche Einreihung die sicheren Anhaltspunkte fehlen, so können wir uns auf die Betrachtung der durch geschichtliche Zeugnisse belegten südlicheren Kulturen beschränken. Sicher aber ist die europäische Steinzeitkultur älter als die asiatischen und afrikanischen Kulturanfänge, da sie nachweislich bis in die Zwischeneiszeit zurückreicht. Es scheint, als ob die in Europa sesshaft gewesenen ältesten Völker durch das vorrückende Nordlandeis nach südlichen Ländern gedrängt wurden. Die Urheber der südlichen Kulturen können also recht wohl Menschen der nämlichen Art gewesen sein, wie die Schöpfer der europäischen Steinzeitkultur. Es ist sogar wahrscheinlich, dass gerade durch die Ineinanderschiebung verschiedener Rassen, die sich durch Einwanderung der Nordländer in den südlicheren Gebieten vollzog, ein besonderer Kulturansporn gegeben wurde. Die landläufige Vorstellung, als sei alle Kultur aus Asien zu uns gekommen, ist so nach nur bedingungsweise richtig. Es ist wahrscheinlicher, dass die älteste Kultur mit den wandernden Völkern von Europa nach Asien zog. Immerhin, soweit geschichtliche Kunde zurückreicht, gewahren wir die ältesten Kulturanfänge in den drei großen Flussgebieten des südwestlichen Asiens und nordöstlichen Afrika, nämlich am Indus, Pendschab, Fünfstromland, am Euphrat und Tigris, Mesopotamien, Land zwischen den Flüssen, und am Nil, Ägypten. Vor 5000 Jahren hatte die Baukunst, Technik, Wissenschaften und Literatur in jenen Ländern schon eine Stufe erreicht, die eine vielhundertjährige Entwicklung voraussetzt. Außer jenen südlichen Kulturvölkern muss es aber zu jener Zeit auch noch in nördlichen Gebieten uralte Völker gegeben haben, die ebenfalls nicht ohne eine gewisse Kultur waren. Die alten Aufzeichnungen der Südvölker berichten, dass wiederholt aus dem Norden kühne Reiterscharen in ihre Lande eingefallen seien, sie erobert und zeitweise ganz beherrscht hätten. Jene Nordvölker werden als Skythen bezeichnet. Sie selbst nannten sich Saken. Sie waren die Erfinder der Bogenkunst und anderer Waffen und Geräte, auch die ersten Reiter. Durch sie wurde das Pferd in den südlichen Kulturländern erst bekannt. Die alten Griechen nannten die Skythen das älteste Menschengeschlecht. Ob sie identisch sind mit dem in das alte Ägypten einfallenden Hyksos, bleibe dahingestellt. Neuere Untersuchungen über Sitte, Sprache, Charakter und Körpergestalt jenes Urvolkes machen es wahrscheinlich, dass wir es in jenen Skythen, Saken, mit den Urvorfahren der Goten, Germanen und Sachsen, Saxonen, zu tun haben. Der Name Sküte selbst ist das altgermanische Wort für Schütze, also eigentlich ein deutsches Wort, und als Bogenschützen waren ja jene Sküten vor allem berühmt. Auch sonst finden sich Spuren, dass schon in grauester Vorzeit Abzweigungen blonder Nordvölker nach den südlichen Weltteilen vorgestoßen sind, dort unter fremden Völkern sich niederließen und durch körperliche und geistige Überlegenheit die Herrscherrasse, gleichsam die Aristokratie, bildeten. Die Königsgeschlechter im alten indischen Kulturreiche waren vom Stamme der Saki. Buddha, der Religionsstifter der Inder, war Sakyamuni, das heißt sakischer Meister oder Lehrer genannt. Auch die Chaldeer, die Kulturbringer der altassyrischen und babylonischen Reiche, die Sumer und die Akkad, ebenso wie die ursprüngliche Herrscher- und Priesterkaste im alten Ägypten, dürften von nordischer, also arischer, indogermanischer Abkunft gewesen sein. Auch auf dem Wasserwege gelangten im grauen Altertum nordische Elemente, den Küsten des Mittelmeeres folgen, nach dem Nilland und Kleinasien, ja weiterhin an indische und ostasiatische Gestade. Willibald Henschel, der in seinem Buche Varuna diese Beziehungen der alten Kulturvölker eingehender behandelt und durch neuere Literatur belegt hat, nimmt freilich einen umgekehrten Weg an. Er lässt die ältesten seefahrenden Geschlechter von den Südseeinseln ausgehen und leitet ihre Herkunft von der Mischrasse der Malaien, das bedeutet Wanderer, ab. Darüber zu streiten wäre müßig, denn es ist anzunehmen, dass unter dem Einflusse der Eiszeit und sonstiger Veränderungen der Erdoberfläche die ältesten Menschengeschlechter zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West mehrfach hin und her geflutet sind. Und es dürfte schwer sein zu erweisen, welche Bewegung als die älteste und erste gelten darf. Jedenfalls hat der blonde Arier erst im Norden, wahrscheinlich in den Gebieten um Ost- und Nordsee, die Ausprägung seines besonderen Typus erfahren. Die kühnen Normannen- und Wikingerfahrten, die noch vor einem Jahrtausend die südlichen Strandbewohner in Schrecken versetzten, scheinen schon in sehr frühen Zeiten ihre Vorläufer zu haben. Bei alten Völkern finden sich mehrfach die Sage, dass die Götter oder die göttlichen Herrschergeschlechter über das Meer zu ihnen gekommen und aus dem Bauche einer Schlange an das Land gestiegen seien. Der Brauch der alten blonden Nordmänner, ihre Schiffe mit einem Drachenkopfe zu verzieren, mag dazu beigetragen haben, die alten schmalen Einbäume, die aus dem Stamm einer mächtigen Eiche gezimmert waren, den naiven Naturvölkern als Drachen oder Seeschlange erscheinen zu lassen. Vielleicht ist die Verehrung der Schlangen bei alten Völkern wie die Verehrung des Drachens bei den Chinesen auf diesen Zusammenhang zurückzuführen. So wird es uns verständlich, dass schon in sehr alter Zeit blonde Menschen am Mittelmeer bekannt sind. Herodot schildert die Libyer im nördlichen Afrika als blond und dass die ältesten Hellenen, Achaier oder wenigstens ihre Adelsgeschlechter blond waren, gilt ebenfalls als feststehend. Freilich sind diese Tatsachen erst in jüngster Zeit unseren Männern der Wissenschaft zum Bewusstsein gekommen. Als der Verfasser anfangs der 80er Jahre die Vermutung aussprach, dass in Palästina neben den Hebräern noch Völker anderer Rasse gesessen haben müssten, dass die Amoriter, Samarier und Galiläer sicher nicht vom jüdischen Stamme gewesen seien, und dass die Gestalt Christi höchstwahrscheinlich aus diesen nicht-semitischen, vielleicht sogar arischen Elementen hervorgegangen sei, stieß diese Äußerung allerdings auf Widerspruch. Sie ging gegen die damals herrschenden Anschauungen. Ich besaß allerdings für meine Behauptung nur gefühlsmäßige Grundlagen, die sich auf das Verhalten dieser Völker untereinander und ihre Stellung zur Gestalt Christi stützten, dessen Lehre ich als den arischen Protest gegen das semitische Judenwesen bezeichnete. Inzwischen hat die wissenschaftliche Erkenntnis in dieser Richtung positive Bereicherung erfahren. Der englische Gelehrte Flinders Petrie wies in den 90er Jahren darauf hin, dass auf den uralten ägyptischen Bildwerken die verschiedenen Völker und Rassen, mit denen die Ägypter in Berührung kamen und die besonders unter ihren Kriegsgefangenen vertreten waren, durch Gestalt, Farbe und Gesichtstypus streng unterschieden sind. Darunter befinden sich auch hellhäutige und hellhaarige Typen, als welche zum Beispiel auch die Amoriter, erscheinen.